Cosmos One. Hardcore Rap Collabo. Es gibt kein Battle 2. Battle nicht, du Bastard, D.I.C.K. Mein Schwanz ist der Führer und plant den nächsten Anschlag. Du bist am Arsch, knie nieder vor mein Dick. Ich bin der Typ, der jeden Rapper fickt. Es gibt kein Battle, Berlin hat gesprochen. Ich sag einen Satz und der Rapper wird zu Knochen. Bump Action Rap, deine Jam wird zerfetzt. Dein Rap ist so wack wie die Titten deiner Ex. Ich geh auf Distanz, ich mach mein Sound an. Das ist Krieg auf Beats wie in Vietnam. Ich seh die Frau, wie sie zappelt auf den Track. Sie wird gefickt, weil Hip-Hop ist Sex. Fick deine Ex, denn die Schlampe ist läufig. Ich lieb nur Nutten, weil Liebe ist käuflich. Das ist Ghetto-Style, guck wie die Hunde bellen. Fuck the Police, ihr battelt mit Handschellen. Du bist eine Marionette. Und wenn ich deine Fresse hätte, könnte ich nicht mehr rausgehen. Könnte ich nichts mehr aufnehmen. Also bleib ich cool und rappe. Ich bin so Gangster, du siehst mich in der Escobar. Ich war in Chinas, falls du fragst, wie mein Silvester war. Ich komm aus Hannover, 163. Halt dein Maul, Junge, ich erstech dich. Mal im Bau, dann wieder draußen. Ich geb erst Ruhe, wenn alle Tapes verkauft sind. Mörder-Rap, Rupert Murdoch, du Scraps. Ich muss nicht vor dir da sein, ich kauf dich weg. Bobby Dick ist wieder da, Bobby Dick bleibt überhart. Bobby Dick der Überstar, Bobby Dick geht übelst klar. Das ist der Überfall, Köpfe fliegen überall. Alle sind uns unterlegen, trotz ihrer Überzahl. Wir sind Ghetto-Jungs, keiner rettet uns. Wir müssen's selber machen, alles wird jetzt weggebumst. Wir schenken euch nichts, ihr Opfer denkt wie ne Bitch. Ihr werdet ständig gefickt, Alter, schämt ihr euch nicht? Ich zerfick dein süßes Arschloch, bis es flutscht, mein Penis ist ein Schlagstock. Ich rauch ein Joint, ich zieh ne Bahn. Top 10, Nigger, Nigger, was hab ich getan? Rap ist eine Nutter, du Hurensohn, der Bräutigam. Ich ficke deine Mutter auf, dass du im Leben keulen kannst. Jetzt komm Leute an und wollen von mir Gerechtigkeit. Lass mich ehrlich sein, mein Album wird ein Classic sein. City of God, die Stadt der Verdammten. Ruf mit allen Verwandten, aber wir klären das hier auf meine Weise. Ihr seid scheiß Rap, nur dies, das und jenes. Guck mich an, mein Freund, ich komm allein, um das zu regeln. Ihr kleinen Kinder, nehmt die Finger hier weg. Ich sag das Schwicker nur einmal, lass die Finger von Rap. Zillas back, Rapper sterben, wenn ich komme. Alles dreht sich nur um mich, wie die Erde um die Sonne. Du musst auf Boys in the Hood, ich komm mit Boys in dein Block. Schau, wie der Keck guckt, denn der Boss ist zurück. Sie schieben Optik vor wem, ha? Der Mann mit den 3-Tage-Bart. Junge, ich geb ein Fick auf deine Bodyguard. Uppercut, Low-Kick, Headbutt, K.O. Das Einzige, was bleibt, dein Zahnabdruck an meinem Ellbogen. Rap ist wie Street Fight, ich rap für mein Stadtbezirk. Vero für ne Grain, Gangster wirken hier nur leicht verwirrt. Berlin bleibt Hardcore, du bist kein Rap-Gott. Machst du Faxen, mach ich dein Dorf zum Tatort. Hier lässt man Taten sprechen, scheiß auf dein Image. Ein Straßenkind geniet sich nicht, Mike und ich fick dich. Ich beginn zu rappen und es krachen euch ein. Du bist zu lieb, wir zwei können nicht Freunde sein. Du hast Angst vor meinem Erscheinungsbild. Du bist ein Clown, der in der Verkleidung chillt. Das geht nicht klar, ich zeig dir was abgeht, bevor ich deinen Kopf um 360 Grad dreh. Ihr denkt wohl, ich übertreib. Ich battle zwei auf einmal, falls ihr Brüder seid. Game over, so könnt ich's beschreiben. Dieser Song reißt dir dein Ohr ab wie Tyson. Ich ball auf euch, rap hier wie alle auf Deutsch. ILM, Porno, Brust zeigen allen, wie's läuft. Ich peitsch euch aus mit dem Brennnesselstrauch. Möchte gern Banger, seit Ferris Hilton war länger im Bau als ihr. Gangbang! Deine Braut bumst aufs Wort. 10 blaue Männer, eine Frau, wie im Schlumpfendorf. Kein Mikrofon, ich schreie und die Bude vibriert. Ich wurde als Kind von deinem Brüll, Affenrudel entführt. Triff meine Jungs in deiner Stadt, fühl dich wie in Pamplona. 40 Ochsen rennen durch die Straßen, jagen die Anwohner. Es ist kein Zelt, sieh den Hamster aus deinem Arsch, du Krüppel. Ich teile Menschen in Sexobjekt und Nahrungsmittel, Skin at Black. Ich gebe nicht auf, bis ich dein Skalp hab. Waldstrahl, jeden Tag eine neue Gewalt. Wer kommt direkt aus der Irrenanstalt auf deine Party und klaut den Alp? Ich leg deine Gäste und raub sie aus. Der Party zur fickende Fock ist im Haus. Ich leg deine Braut nur eine Line. Schon wie ne Bitch meine Freundin sein. Ich geb ihr einen Pflasterstein und sie wirft dein Aquarium ein. Danach geh ich mit dir Hand in Hand auf die Toilette und schließe die Tür. Wicke die Nutte in jeder anderlichen Stelle, komm raus und spritze dir in deine Fresse, bevor ich dich fessel und dann in dein brennendes Feld schmeiße. Über den Kreisen schmeiße fliegen, denn sogar sie halten dich für scheiße. Ich tocke zur Party zurück, da wartet deine Freundin schon auf mich gebückt. Also wird die kleine Schlampe nochmal gefickt und mein Puller direkt in der Arschloch gedrückt. Plötzlich Blaulicht und Sirene und dann lass mich los, ich muss jetzt gehen. Werde ich dich wieder Bitch auf nimmer Wiedersehen. Macht Platz, Der Berliner Bär ist im Haus, alles hört auf mich. Hast du gehört, Schlampe, zieh dich aus. Ich bin fit, ihr seid nichts, keine Gegner für mich. Nach meinem Bock sieht man Sterne, nach meinem das Licht. Ich umgebe mich nicht mit Idioten. Ich hab einen Platz reserviert, ganz weit oben. Und spuck auf euch runter, zeig her deine Klunker. Der Scheiß ist jetzt tocker, geh hol dir einen runter. Ich spreng deinen Bunker, ich geb den Ton an und dir folgt. Ich wirk überheblich, fick dich, ich will Gold. Ich respektier dich nur, wenn du es verdient hast. Dieser für Orgasmus, Berlin ist Macht. Hey yo, yo, yo, T-A-K-T-L, oh, komm, hab ich das Mic in der Hand. Riechen andere MCs angebrannt. Ja, die Note brennt, es gibt ein Löschmittel, das keiner kennt. Alles wird gut, du bleibst mittellos. Wenn ich loslege, taktlos ist Welt. Ich verteufle das von Menschen erfundene Weltbild. Unsere Religion und Wissenschaft ist infantil, denn das Leben ist nicht real. Die Erde ist eine Bombe, ich werde reisen von Planet zu Planet. Mein Antrieb ist Battle-Rap.